Wir glauben, dass sie ins Gefängnis gehören für den, wie uns viele Menschenrechtler bestätigt haben, für den schlimmsten Waffendeal der jüngeren bundesdeutschen Geschichte. Mehr als 1400 Menschen hat die Polizei während der viertägigen Proteste festgenommen. Das muss man sich einmal vorstellen. 1400 Menschen. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcasts on the internet. www.contrabanda.org. 20 years of freedom on the airwaves. Listen to us. Listen to us. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Contrabanda FM 91,4. Hallo, es ist Samstag, ein neuer Samstag. Es ist der 26. Mai 2012. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Was sollst du machen, wenn ich wirklich gehe? Wenn ich nicht mehr für dich gerade stehe? Weil wir uns nichts mehr zu sagen haben. Was sollst du tun, wenn ich nicht mehr da bin? Was sollst du machen, wenn wir uns trennen? Vielleicht lerne ich eine andere kennen. Eine Frau, die mich wirklich liebt. Was sollst du tun, wenn es mich nicht mehr gibt? Du wirst fallen. Du wirst fallen. Du wirst fallen. Du sagst, ich mache mir ein falsches Bild. Und wenn ich ginge, das wäre halt so wild. Du sagst, du würdest auch ohne mich froh. Das kann es wahr sein, aber es ist nicht so. Wie weit ist, wenn ich mich verließe? Dann würden deine Tränen nur so fließen. Du würdest vollständig dehydrieren. Alles in Taschentücher investieren. Du wirst voll. Das Heulen, das singen nicht, nein, schreien die Ärzte hier. In diesem Lied, das Album heißt Jazz und ist von 2008, die Ärzte. Guten Morgen noch einmal, alle diejenigen, die jetzt aus dem Bett gekommen sind, die es geschafft haben, bis zum Frühstückstisch vorzudringen und haben sogar Contrabanda FM und sogar Niemandsland aufgelegt, denen einen ganz speziellen Gruß. Wir möchten euch und wir möchten Sie, meine Damen und Herren, wieder zwei Stunden unterhalten, ein bisschen belehren vielleicht auch, informieren und vergnügt machen und zum Nachdenken anregen mit aktuellen, interessanten Themen, mit Hintergründen, mit Politik, mit Kultur und natürlich mit viel, viel, viel Musik. Fallen wir gleich mit einem wichtigen, harten Thema ins Haus, mit dem Jahresbericht 2012 der internationalen Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Die waren ja ein kleines bisschen umstritten die letzten Tage durch ihre Syrien-Analyse, wo sie eben zu Recht das Assad-Regime mit aller Härte anklagen, aber dann gleichzeitig vergessen, auch die Terrorkommandos, die reingeschickt werden in das Land, beziehungsweise die in Syrien aktiv sind, zu erwähnen und anzuprangern. Ein paar Zahlen und Fakten zu Eingang aus dem aktuellen Amnesty Report 2012. Das Recht auf Meinungsfreiheit wurde im vergangenen Jahr in mindestens 91 Ländern eingeschränkt. Trotzdem demonstrierten Menschen weltweit auf der Straße, in den Medien und im Internet für Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit. Und denken wir gar nicht so weit weg, wenn wir über das Recht auf Meinungsfreiheit sprechen und dessen Einschränkungen. Hier im wunderschönen Fun City Barcelona wurden Reporter gegängelt, bedrängt und von der Polizei gehindert, zu fotografieren und zu informieren. Thema Generalstreik, Thema Studentenproteste. Das ist hier geschehen. Also, wir sprechen nicht nur von der Ukraine oder von Zimbabwe oder von irgendwelchen fernen, fernen, bösen Schurkenstaaten, sondern sprechen wir ruhig von unserem eigenen Schurkenstaat, den wir hier vor der Haustür haben, beziehungsweise in dem wir gezwungen sind zu leben. Zahlreiche Regierungen reagierten 2011 und in den letzten Monaten mit Gewalt. In mindestens 101 Ländern wurden Menschen gefoltert oder anderweitig misshandelt, häufig deshalb, weil sie an Demonstrationen gegen die Regierung teilgenommen hatten. Es gibt Fälle hier in Spanien, wo Gefangene, von der Polizei festgenommene junge Leute, stundenlang mit dem Gesicht zur Wand hatten auf Polizeiwachen sitzen müssen, gefesselt natürlich, wo sie geschlagen wurden. In Deutschland wurde unlängst ein junges Mädchen von Polizisten brutal zusammengeschlagen, von einer ganzen Gruppe, mit Fußtritten traktiert. Auf dem Röntgenbild kann man sogar die Abdrücke eines Polizeistiefels auf dem Knochen, auf dem Schienbeinknochen des Mädchens erkennen. Amnesty International. ...1982, ein paar Erfolgszahlen, hatten 63 Länder die Todesstrafe per Gesetz oder in der Praxis abgeschafft. Heute sind es 141. Im Juli 2012 verhandeln die Vereinten Nationen einen Vertrag zur, halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, zur Kontrolle des Waffenhandels. Die ist nämlich so gut wie inexistent. Es soll die Lieferung von Rüstungsgütern verhindern, mit denen wahrscheinlich schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts begangen werden oder die Armutsbekämpfung gefährdet wird. Amnesty International fordert strikte Regeln für den internationalen Waffenhandel. Dies sind die Gründe. Jedes Jahr sterben 500.000 Menschen durch Waffengewalt. Mindestens 60% der von Amnesty International dokumentierten Menschenrechtsverletzungen werden mit Handfeuerwaffen oder leichten Waffen begangen. Mindestens 55 bewaffnete Gruppen und Regierungstruppen setzten Kinder als Soldaten oder Hilfstruppen ein und, wie man sich vorstellen kann, sind die Menschenrechtsverletzungen unter solchen Umständen natürlich verheerend. Unter Drogen gesetzte Kinder mit Waffen, aufgehetzt von skrupellosen Geschäftemachern. Warlords. Dann schreibt Amnesty auf seiner Homepage heute, Aserbaidschan, ESC-Organisatoren ignorieren Menschenrechtsverstöße. Obwohl in den vergangenen Tagen erneut zwei friedliche Demonstrationen gewaltsam aufgelöst wurden, huhu, das könnte hier natürlich nicht passieren, weigern sich die Organisatoren des Eurovision Song Contest, ESC, noch immer die Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan zu verurteilen. Klar, es geht ja um diesen Singesanger-Wettbewerb und es geht natürlich auch um ein Riesengeschäft mit Werbung in den Medien. Zur Europameisterschaft 2012 in der Ukraine und in Polen heißt es hier, ab dem 8. Juni blickt Europa in die Ukraine und nach Polen, den Austragungsländern der Fußball-Europameisterschaft 2012. Während die Teams um den Titel kämpfen, setzt sich Amnesty International dafür ein, dass auch die Menschenrechte im Fokus bleiben. In der Ukraine, wissen wir, wird der Fall der im Knast sich befindenden Oppositionsführerin Julia Timoschenko von unseren Medien sehr, sehr, sehr hochgekocht. Ob mit Recht oder mit Unrecht, das können wir nicht so beurteilen. Wir können aber vergleichen. Wir können sagen, gut, wenn ihr euch so sehr für diese Julia Timoschenko einsetzt, in diesem Schurkenstaat Ukraine, warum setzt ihr euch nicht für zu Unrecht hier in Haft bei uns sitzende Gewerkschafter ein, die von unseren glorreichen Regimen eingepfercht und eingeknastet werden? Diese Frage muss man sich stellen und dann in diesem nüchternen Licht auch die Sorgenfalten in den Menschenrechtsheuchlergesichtern unserer Politiker sich angucken und dann weiß man, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Dann fordert Amnesty auf seiner Homepage auch in Nordkorea das Straflager Jodok zu schließen. Bis zu 50.000 Menschen, darunter auch Kinder, werden unter unmenschlichen Bedingungen im Straflager für politische Gefangene Jodok in Nordkorea festgehalten. Die Schließung des Lagers wird gefordert. Man kann auch bei einer Aktion mitmachen, indem man auf die Homepage von Amnesty International geht und dort auch Aufrufe und Appelle unterschreibt bzw. mitträgt. Dann schreibt Amnesty zum Thema Erfolge Januar bis März 2012 ein paar gute Nachrichten. In Ländern des arabischen Frühlings und südlich der Sahara kam es trotz der schwierigen Menschenrechtslage zu einigen Freilassungen. Wir freuen uns über die rege Beteiligung per E-Mail, Brief oder Fax, die zu diesen Erfolgen beigetragen hat. Im März 2012 fand in mehreren afrikanischen Ländern eine Aktionswoche gegen Zwangsräumungen statt. Dazu gab es im Februar auch einen Etappensieg in Nigeria. In Mexiko hat der lange Atem der betroffenen Frauen und ihrer Unterstützerinnen zu einem weiteren Teilerfolg geführt. Im Einzelnen lassen sich verschiedene Fälle auf der Amnesty-Seite nachlesen. Ich werde mal einen kurz erwähnen. Thema Mexiko. Die mexikanische Regierung kam am 6. März dem Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte nach und erkannte die Verantwortung für die Menschenrechtsverletzungen an Ines Fernandez Ortega vom indigenen Volk der Mepa an. Sie war 2002 von Soldaten vergewaltigt worden und setzt sich seither gemeinsam mit der ebenfalls betroffenen Valentina Rosendo Cantú dafür ein, dass beide Vergewaltigungen strafverfolgt werden. Der Innenminister Alejandro Poiré entschuldigte sich bei Ines Fernandez für die Tat und versprach Prozesse vor zivilen Gerichten. Es wird Zeit, dass endlich auch die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Noch eine Meldung zum Thema Menschenrechtsverletzungen in Bahrain. Eine gute Meldung. Am 14. Februar verfügte ein Richter die Freilassung von 12 Frauen und 2 Männern gut 5 Wochen vor Ablauf ihrer 6-monatigen Haftstrafen. Die 14 waren wegen der Teilnahme an einer illegalen Versammlung verurteilt worden. Sie hatten am 23. September 2011 in einem Einkaufszentrum in der bahrainischen Hauptstadt Manama Plakate mit regierungskritischen Slogans hochgehalten und wollten an einem Protestmarsch in Richtung des Perlenplatzes teilnehmen. Um freigelassen zu werden, mussten sie eine Kaution stellen. Jetzt warten sie auf eine endgültige Entscheidung des Berufungsgerichts. Immerhin, diese Menschenrechtler sind auf freiem Fuß. Nicht, bitte, tu das nicht. tu das nicht, tu das nicht. Bitte tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Nicht, tu das nicht, tu das nicht. Bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Oder willst du, dass mein Herz zerbricht? Das willst du nicht, das willst du nicht. Also bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Und saust dir die Musik, dass du dich nicht genießt. Da draußen, da herrscht Krieg. Du nimmst dir die Songs für umsonst und für lau. Die Polizei jagt dich und die steckt dich in den Bau. Zum Mördern Terroristen und du merkst schnell, hier kommst du nicht mehr raus. Das ist deine Klientel. Für dich, du Schwein, ist jetzt alles zu spät. Das kommt davon, wenn man illegal Musik unterlegt. Wird Zeit, dass dir endlich einer deine Grenzen zeigt. Im Hochsicherheitstrakt versuch's doch mal mit Feuerstein. Du wärst nicht der Erste, der hier den Verstand verliert. In deinem Abschiedsgesicht noch. Ich hab doch nur abkopiert. Warum muss ich das allein? Ich bin doch noch so jung. Und das war keine Musik auf deiner Beerdigung. Also bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Du glaubst, wir leben von dem vielen Geld, das uns die Musikindustrie in die Taschen steckt. Von Taschengeld quasi, aber dieses Taschengeld existiert nicht. Wir leben vom Inhalt deiner Brieftasche oder salopp gesagt deines Portemonnaies. Bitte gib reichlich, denn wir Musiker, wir sind bedürftig. Wir leben ein Leben für euch alle mit, ein faules Schlampenleben. Wir sehen die Tageslicht, nein, warum auch? Unsere Kunst, die erblüht und gedeiht in der Nacht. Aber die Nacht ist teuer, mein Freund. Die Nacht ist teuer, mein Freund. Also bitte gib reichlich, ich brauch sie. Und wir brauchen sie alle, wir Musiker. Wir sind ein lustiges, aber verschwenderisches Völkchen. Also bitte gib uns dein Geld. Ich sag schon mal Danke im Voraus. Obwohl in den vergangenen Tagen, wie vorhin eingangs auch gesagt, erneut zwei friedliche Demonstrationen gewaltsam aufgelöst wurden, weigern sich die Organisatoren des Eurovision Song Contest ESC noch immer, die Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan zu verurteilen. Amnesty International kritisiert, dass die Europäische Rundfunkunion, EBU, der Regierung in Aserbaidschan damit einen Freifahrtschein gibt, hart gegen Kritiker vorzugehen. Vom 22. bis zum 26. Mai richtet Aserbaidschan, wie bekannt, den Eurovision Song Contest aus, das Aushängeschild der EBU. Das ist die European Broadcasting Union oder die Europäische Rundfunkunion. Obwohl sie öffentlich versichert hat, das Recht auf freie Meinungsäußerung in Aserbaidschan fördern zu wollen, hat die EBU die bisherigen wiederholten Verstöße gegen dieses Recht totgeschwiegen. Das sagt Max Tucker. Der Aserbaidschan-Campaigner von Amnesty International hält sich zurzeit in der Hauptstadt Baku auf. Die Untätigkeit der EBU und der internationalen Gemeinschaft gibt den Behörden unbeschränkte Vollmacht, weiterhin abweichende Meinungen mit Gewalt zu unterdrücken, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Am Montag hatten sich mehr als 200 Demonstranten an zwei zentralen Orten in Baku versammelt und das Ende von Korruption und die Achtung der Menschenrechte gefordert. Laut den Organisatoren der Proteste haben Polizisten zahlreiche Demonstranten geschlagen, in Busse gedrängt und aus der Stadt gefahren. 38 Demonstranten wurden festgenommen. Einer der Organisatoren, Abulfas Gurbanli, berichtete Amnesty International, dass er im Polizeigewahrsam geschlagen, getreten und mit einem Gummiknüppel misshandelt wurde. Auch andere Demonstranten seien während ihrer Haft geschlagen worden. Die friedlichen Proteste wurden vor den Augen einer Reihe internationaler Journalisten aufgelöst, was die Versicherung der EBU, die internationale Medienaufmerksamkeit in Baku würde die Menschenrechtssituation verbessern, in Frage stellt. Die machen das also unter den Augen der Weltöffentlichkeit schamlos. Die zunehmende Berichterstattung der Medien wird bedeutungslos sein, wenn sie nicht die diplomatischen und wirtschaftlichen Partner Aserbaidschans dazu bringt, sich für den Schutz der Meinungsfreiheit einzusetzen, so Tucker. Staatliche Zeitungen haben bereits eine Hetzkampagne gegen die Leiter der Sing for Democracy-Kampagne gestartet, die versucht, die Menschenrechtslage in Aserbaidschan zu verbessern, indem sie diese als Agenten des benachbarten Armenien bezeichneten, mit dem Aserbaidschan seit 20 Jahren einen Territorialkonflikt austrägt. Wir hoffen, dass die internationalen Journalisten, mit denen wir in den letzten Wochen gesprochen haben, uns nach dem Eurovision nicht vergessen werden. Das sagt Rasul Yarufov, einer der Organisatoren der Kampagne. Ansonsten könnte es sehr gefährlich für uns werden. Amnesty fordert auf seiner Homepage auf, werden Sie aktiv, machen Sie mit bei unserer Online-Aktion und schreiben Sie an den Präsidenten Aserbaidschans mit der Forderung, alle gewaltlosen politischen Gefangenen sofort freizulassen. Mehr Informationen finden Sie auf www.amnesty.de. Vorhin eine Reihe guter Meldungen gebracht, positiver Meldungen, Verbesserungen in der Menschenrechtslage. Kleine, winzige Hoffnungsschimmer in diesem dunklen Korridor der Menschenrechtsverletzungen. Immerhin. Eine Meldung aus Deutschland, die kann ich mir nicht verkneifen, die muss ich jetzt bringen. In Frankfurt gab es am Samstag, am vergangenen Samstag, dem 19. Mai 2012, folgende Situation. Die deutsche Polizei, geschickt, um die kapitalistische Demo zu unterdrücken, die hat teilweise Folgendes gemacht. Polizisten, das Foto ist im Internet, nehmen sich die Helme ab und reihen sich in die Demonstration ein. Ein Beispiel, das die Polizei auf der ganzen Welt nachahmen sollte. Das Foto ist in Facebook. Eine Schülerin hat es mir gestern gezeigt und das weckt natürlich die tollsten Hoffnungen. Und weil es so schön ist, auf Spanisch, Frankfurt, Alemania, Sábado, 19 de mayo, justo hace una semana de este año. La policía alemana, enviada para reprimir las protestas anticapitalistas, se quitan los cascos, no todos, pero un nutrido grupo, y se unen a los manifestantes. Un ejemplo a seguir por todos los policías del mundo. We'll be right back. nicht genau, warum, aber irgendwie packt dich die Neugier, der Himmel ist blau und der Rest deines Lebens wird schön, yeah! Du denkst an all die schönen Zeiten, es ist fast zu viel. Jetzt im Moment neben dir zu stehen, du hast kein klares Ziel. Aber Millionen Möglichkeiten, ein gutes Gefühl. Und du weißt, es wird gut für dich ausgehen, yeah! Machen, verrat es mir. Spürst du, wie die Zeit verrinnt? Jetzt stehst du hier und du hörst nicht auf zu lachen. Die Welt gehört dir und der Rest deines Lebens beginnt. Yeah! Ja, erstmal guten Morgen, Werner. Hallo, wie geht's? Einen wunderschönen guten Morgen. Es geht mir gut und schlecht gleichzeitig. Gut wegen dem Resultat von gestern Abend. Barça 3-0 im Barça 3-0 gewonnen. Königspokal. Königspokal. Copa del Rey, de su majestad. Genau, in Madrid. Und natürlich muss sich dann das Resultat feucht, fröhlich begießen. Und aha, dann wurde es sehr spät und deshalb komme ich jetzt erst. Gut, ich habe hier den O-Ton. Es gibt zwei Versionen von diesem Spiel. Da gibt es die Pitada, das ist das Pfeifkonzert, auf Spanisch nennt man das Pitada, auf die spanische Hymne. Und da gab es verschiedene Versionen, zensierte Versionen und sagen wir mal erlaubte Versionen. Natürlich die von den rechten Medien kontrollierte, beziehungsweise von den Rechten kontrollierte, das Staatsfernsehen hat natürlich diese Hymne zensiert und andere Sender haben diese Hymne dann, dieses Pfeifkonzert so gebracht, wie es auch klingt. Hören wir da mal kurz rein. Das ist die zensierte Version. Es wird natürlich viel mehr gepfiffen, als man da hört. Die haben da mit Geräuschfiltern einen großen Teil der Pfeifkulisse weggezaubert, die Tontechniker. Das machen wir hier manchmal auch im Studio. Das ist natürlich die Hymne. Dann gibt es Leute, die halten sich die Hand aufs Herz. Spanier. Beziehungsweise das Pfeifkonzert, andere. Wir haben vorhin kurz gesagt, man hätte doch besser, statt ein Pfeifkonzert zu organisieren, das kann man ja ein bisschen später machen, Bankia-Bankia-Rufe gebracht, weil es darum letzten Endes wahrscheinlich auch geht. weil die schrappigen, raffgierigen Klicken, die sich da Millionen abgezweigt, Millionen, was rede ich, Milliarden sind verschwunden, ein schwarzes Loch ohne Beispiel in der Geschichte der spanischen Privatbanken. So, hier ist das Five-Konzert im O-Ton, die unzensierte Version. Man hört von der Hymne nichts, hört aber ein ordentliches Gepfeife. Ja, also ich habe mir das Spiel also angeguckt, im Fernsehen natürlich. Und man muss noch sagen, das hat ja eine Vorgeschichte. Ne? Also wer stand sich da gegenüber? Quasi Barça als Vertreter von Katalonien und Athletic Bilbao als Vertreter vom Baskenland. Nun sind das ja gerade die zwei Autonomien, die eigentlich sowieso Vorbehalte haben gegenüber der spanischen Zentralregierung und auch jeweils eine sehr starke Unabhängigkeitsbewegung haben. Die wollen also viele, nicht alle natürlich, am liebsten ganz rausgehen aus Spanien und einen eigenen Staat aufmachen. Und nun haben sich die zwei selben Mannschaften schon vor 3 Jahren getroffen, auch im Matchspiel, auch im sogenannten Königspokal in Valencia. Und da gab es dann zum ersten Mal ein Riesen-Pfeifkonzert eben gegen den König, gegen die Hymne. Ne? Und jetzt, das konnte man also absehen, dass es jetzt wieder stattfindet. Inzwischen waren ja auch noch interessante Sachen passiert. Der Schwiegersohn vom König wurde erwischt, wie er Geld hinterzogen und unterschlagen hat. Dann die berühmte Elefantenmörderreise vom König selber vor kurzem. Und also es war klar, es wird zum Riesenprotest kommen. Und der Schuss in den Fuß des Enkeleins nicht vergessen. Genau, ja, genau. Da habe ich auch was gelesen dazu, wo es hieß dann Fräulein, also das ist der Enkel vom König, der sich da in Fuß geschossen hat, ziel ein bisschen höher. Ja, gut. Ein armes Jüngelchen. Jedenfalls wurde die Sache noch mehr aufgeheizt durch ein paar Erklärungen von Frau Esperanza Aguirre. Das ist die, sagen wir, Ministerpräsidentin von der Region Madrid. Und die hat dann in ihrem bekannten provokatorischen Ton gesagt, was? Die wollen protestieren, pfeifen, das gibt's nicht. Dann wird das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Und das hat natürlich die Gemüter noch mehr erhitzt. Ne? Also jedenfalls, ich habe mir das angeguckt im Fernsehen, habe dann vor Spielbeginn natürlich, jetzt wollte ich das Pfeifkonzert hören und tatsächlich nichts, man konnte nichts hören. Und übrigens nicht nur im staatlichen Fernsehen, sondern auch im katalanischen Fernsehen bei TV3. Ne? Also die haben ist doch klar, ja? Die stecken doch unter einer Decke. Ja, ja. Und also was man da im offiziellen Fernsehen gesehen hat, das war nur so ein ganz normales, festliches Fußballspiel. Ne? Also totale Manipulation. Das haben sie einmal so gemacht, mit, wie du sagst, mit dem Geräuschfilter, aber auch, indem sie einfach die Wattzahlen, die Megafonie aufgebaut hatten mit über 100.000 Watt, haben hinter den Toren nochmal extra Lautsprechertürme aufgestellt, damit es noch lauter sein soll. Und dann natürlich diese verkürzte Version von 25 Sekunden der Nationalhymne, ne, damit nicht so lange protestiert werden kann. Ja, und auch dann, während die Hymne abgespielt wurde, wurde nicht ein einziger Anhänger weder von Bilbao noch von Barça gezeigt. Also man konnte wirklich nichts erkennen. Nur die Gesamttribüne auf der gegenüberliegenden Seite, also 200 oder mehr Meter Entfernung, hat man gesehen, aber nicht Leute, wie sie das sonst machen, einzelne Leute oder Gruppen von Fans. Ne? Also richtig offensichtlich manipuliert. Ne? Naja, ich meine, man kann dazu sagen, das ist eigentlich die Informationspolitik von Regimen. Ne? Regime, ja. Informieren so. Ich kann natürlich auch. Man kann Töne reinbringen und Töne wegmachen. Ich bringe dir einfach mal einen Applaus, Werner. Moment. Wir haben ja ein Riesenpublikum sitzen, das applaudiert dir für diese mutigen und tollen Worte. Noch einen hinterher gleich. Und diesen gleichen Applaus kann man natürlich auch dämpfen bzw. wegschneiden, wenn nötig. Also offenbar wird auch bei Niemandsland manipuliert. Ne? Aber hallo, wir manipulieren natürlich wie Teufel. Augenblick, hier fährt gerade ein Polizeiauto vorbei und auf der Straße. Moment. Die halten vor der Tür, aber sie kommen nicht rauf. Haben wir Glück gehabt. Aber dieser, dass die diese Manipulation jetzt auf der Ebene der Information, ne, dass damit auch wieder ein Stück Demokratie verschwindet, das habe ich vor kurzem im anderen Zusammenhang auch gedacht. Vor 3 Tagen oder so gab es Riesenprotestaktionen in Russland, ne, gegen Putin. Und Leute wurden festgenommen eben bei Demonstrationen. Und die sollen jetzt Geldbußen kriegen bis zu 30.000 Euro pro Person. Aber jetzt kommt's, ja. Unsere Demokratie hier. Protestieren dagegen oder was? Nee. Ja. Hier gegen Putin, soll ja das Gleiche ja eingeführt werden jetzt mit der Strafrechtsreform, dass also passiver Widerstand in Zukunft gelten soll als Angriff auf die Staatsgewalt und solche Geschichten und Höchststrafe, also Höchstbuße für solche Sachen, da schau her, 30.000 Euro. Genau wie in Russland, die gleichen Methoden, die Leute klein zu halten. Tja, machen wir uns nichts mehr vor, meine Damen und Herren. Wir befinden uns mitten in der Gewalt von Regimen. Wer sich noch Illusionen macht, dass man in einer Demokratie lebt, der sollte mal die Augen aufmachen und die Ohren öffnen. Regime. Also was das Regime, unser Regime hier in Madrid gemacht hat, bevor das Spiel losging, schon wo die Leute langsam reingeströmt sind ins Stadion, dann gab es natürlich Kontrollen, wie immer beim Fußballspiel. Aber die haben dann unter anderem zum Beispiel Trillerpfeifen beschlagnahmt. Ja? So die kleinen Plastikpfeifen, die man da in der Ecke für 50 Cent oder für 1 Euro kaufen kann. Also das ist unglaublich, auch Trommeln natürlich. Einfach alles, was dazu geeignet war, Lärm zu machen, wurde beschlagnahmt. So sieht's aus, so ist die Situation. Während das also alles passierte, während da beschlagnahmt und geschuriegelt und zensiert, verboten, unterdrückt und O-Töne weggeschnitten werden, gibt es natürlich ein Thema, von dem dieser ganze Rummel um Fußball und diese Pitadas, diese Pfeifkonzerte ablenkt. Das ist diese sogenannte Bankia-Rettung, diese Euro-Schuldenkrise, wo Spanien mittlerweile schon das Zentrum des Hurrikans selber ist. Die Sanierung dieser angeschlagenen Großbank Bankia, das war nämlich das ehrgeizige Projekt der rechten bzw. rechtsradikalen PP-Partei hier an der Macht, soll den spanischen Staat nun eine Rekordsumme von mehr als 23 Milliarden Euro kosten. Das teilverstaatlichte Geldinstitut kündigte an, dass es die Madrider Regierung um eine weitere Finanzhilfe von 19 Milliarden Euro bitten werde. Bitte, gebt uns doch mal kurz 19 Milliarden. Dies sehe einen Sanierungsplan vor, den die Bank der Regierung unterbreiten werde, steht hier. Die werden diesen Sanierungsplan der Regierung um die Ohren hauen und werden sagen, unterschreibt das mal schön. Und die Regierung wird das machen. Dieser Betrag übertrifft bei weitem die schlimmsten Befürchtungen der konservativen Regierung von Ministerpräsident Rajoy. Wirtschaftsminister Luis de Guindos bezifferte noch am Mittwoch die benötigte Staatshilfe von Bankia auf 9 Milliarden Euro. 4,5 Milliarden Euro hatte die Regierung bereits in die Sparkasse gepumpt. Die sitzen also da an Pumpen und pumpen da wirklich riesige Mengen Geld in diese Sparkassen. Da sitzen dann kleine Herren mit Glatze und neuen Schläuchen in Steuerparadiese und dieses Geld versickert. Es geht nämlich nicht nur darum, was man da reinpumpt. Es geht darum, was passiert mit diesem Geld. Es gibt nämlich keine Transparenz. Und das ist ein gewaltiges Problem. Nicht nur hier in Spanien, sondern das war auch in Deutschland so. Bankenrettungen werden vorgenommen nach Geheimplänen. Ich wiederhole, nach Geheimplänen. Und das ist keine Metapher jetzt von uns, sondern das ist die Realität. In den Bilanzen des Geldhauses taten sich nach übereinstimmenden Angaben der spanischen Medien jedoch weitere Finanzlücken auf, die zusätzliche Hilfen erforderlich machten und so weiter und so weiter. Diese Musik kommt einem so bekannt vor, wer erinnert sich nicht an den Skandal um die deutsche Hypo Real Estate, über die wir letztes Jahr hier berichtet hatten in einer längeren Reportage, wo dann auch immer wieder neue Finanzlücken sich auftaten, wo man doch noch neue Löcher entdeckte und wo dann wieder mal ein paar Milliarden hier und ein paar Milliarden da verschwunden waren. Die Ratingagentur Standard & Poor's, also Durchschnitt und Arm, S&P, stufte die Bonität der viertgrößten spanischen Bank auf Ramschniveau herab. Die Notierung der Aktien wurde einstweilen ausgesetzt. Die Madrider Börsenaufsicht CNMV folgte damit einem Gesuch des Geldinstituts, das sich zu 45% im Besitz des Staates befindet. Bankia gilt als der größte Problemfall in der spanischen Finanzkrise. Die Bank, die aus der Fusion von Caja Madrid, haha, da grüßen wir mal die Esperanza Aguirre, den Schürhaken der Rechten in Madrid, mit mehreren Sparkassenketten hervorgegangen war, hat besonders viele faule Immobilienkredite in ihren Bilanzen. Die Regierung will einen Zusammenbruch von Bankia in jedem Fall verhindern. Eine Pleite hätte aufgrund der Größe des Geldinstituts verheerende Folgen für das spanische Finanzsystem. Auch hier wieder das gleiche Lied, Too Big to Fail. Auch hier wieder die gleiche Leier, das gleiche, sagen wir mal, Prinzip, dem Staat Milliarden rauszueiern, auf Kosten natürlich der Bildung, des Sozialsystems, der Gesundheitsversorgung. Da wird ordentlich in die Kassen gepackt und gekürzt und dann wird es den Banken gegeben und versickert. Und in ein paar Jahren wird die Situation auch nicht besser sein. Ein großes Problem, das im Moment besteht. Und diese Art von Politik, wenn die nicht aufhört, dann wird die Verarmung immer weitergehen. Ein Problem sind aber nicht nur die Banken in Spanien, sondern auch die verschuldeten Regionen stehen finanziell am Abgrund. Heute erreicht ein Hilferuf aus Katalonien die Regierung in Madrid. Ausgerechnet die reichste autonome Region bat um rasche Finanzierungshilfe. Uns ist es egal, wie sie es tun, aber wir müssen Zahlungen tätigen am Monatsende, das mahnte Kataloniens Präsident Artur Mas. Unsere Wirtschaft kann sich nicht erholen, wenn wir unsere Rechnungen nicht begleichen können. Wo ist denn das Geld geblieben, meine Damen und Herren? Darüber werden natürlich wenig oder keine Auskünfte gegeben, ja? Die Schulden, die jetzt Katalonien zahlen muss, innerhalb von diesem Jahr, sind 13 Milliarden. Und da muss jetzt der Zentralstaat einspringen, weil sie es nicht mehr schaffen. Also das noch neben dem normalen Haushaltsdefizit. Aber gut, weil du fragst, wo ist das Geld geblieben? Ein Teil zum Beispiel in der Schweiz. Ne? Jetzt haben sie ja gerade wieder so eine Art Steueramnestie über den Schwiegersohn vom König wird ja immer noch untersucht mit seinem Unterschlagung Urdangarin. Da wurden jetzt gerade von den, bis jetzt ist die Summe, die er unterschlagen hat, auf über 5 Millionen angewachsen. Und davon 700.000 hat man jetzt gerade in der Schweiz gefunden, wo er sie hingebracht hat, um eben in Sicherheit zu sein vorm Finanzamt. Und eine weitere Million ist vermutlich in Luxemburg. Und Herr Bottin, ja, zum Beispiel, das ist der Präsident der, glaube ich, zweitgrößten Bank hier in Spanien, von Banco Santander, der hat jetzt auch, hatte, ist auch schon längere Zeit bekannt, Riesensummen in der Geld angelegt in der Schweiz. Und dann wurde es aber publik. Und er hat seine Situation jetzt aber regularisiert. Also heißt, wahrscheinlich hat er so symbolisch ein paar Euro bezahlt und damit ist ja die Sache gegessen. Der Vater von Artur Mas hier, unser Landespräsident, hatte auch Geld in der Schweiz, auch schon länger bekannt. Und darauf angesprochen, sagt dann Artur, das Söhnchen, er sagt dann, ja, er hat es nicht gewusst, was sein Vater hat. Ja, die alten Herrschaften, die machen ja mit ihrem Geld, was sie wollen. Ja, ja, ja. Gewaltige, unglaubliche astronomische Summen verschwinden in den schwarzen Löchern, auf den Konten, in der Schattenwirtschaft, in den Steuerparadiesen. Und dann wird immer mehr gefordert. Transparenz, Kontrolle, öffentliches Nachrechnen dieser ganzen faulen und stinkenden Bilanzen, dieser doppelten und dreifachen Buchführung in den Konzernen, in den Banken, in den Aufsichtsräten und Gremien und Buchhalterstuben der Sparkassen und Finanzbanken, der Sparkassen, Hedgefonds und was alles. Wer steckt denn da seine Nase rein? Wer guckt denn da genau rein, meine Damen und Herren? Im Moment nur die Diebe bzw. die Klicken selber, die das ganze Geld verwalten. Ja. Fehlfarben waren das. Platz da von ihrem neuen Album Xenophobie. Auch ein witziges Video auf YouTube zu sehen. Da sieht man Peter Hein im grauen Anzug, schon mit grauen Haaren, aber mit seiner aggressiven und frischen Stimme durch irgendeine deutsche Innenstadt brausen und rufen: Platz da, macht den Weg frei. Tolles Album. Kriegt auch gute Kritiken. Überall einhellig gelobt. Die Kritik sagt einhellig, die knüpfen an die ersten Fehlfarbenzeiten, Monarchie und Alltag. Monarchie und Alltag passt natürlich auch zu Spanien. Ein neues Wort macht die Runde. Werner, Achtung. Mal gucken, ob du rauskriegst, was das heißt. Grexit. Kommt der Grexit? Geht Griechenland raus oder ja, nicht? Ja, aus der griechische Exito. Der geht Griechenland Union raus. Oder der Eurozone. Ne? Das ist das Modewort im Moment. Kommt der Grexit auf dem EU-Gipfel in Brüssel in dieser Woche? War das neue Kürzel für den möglichen Austritt Griechenlands aus der Eurozone in aller Munde. Jetzt ist also die Frage, gehen Sie, die bösen, faulen, korrupten, unfähigen Griechen, geht Spanien dann auch? Die bösen Südländer, die unser teuer erwirtschaftetes Geld verprassen? Oder bleiben sie und füttern wir sie immer weiter mit durch? So ungefähr ist der Tenor in der rechten Presse in Deutschland. Füttern wir die durch mit durch? Es gibt ja noch eine Frage, nicht nur gehen sie oder bleiben sie, sondern auch geht das überhaupt? Wie sollen die denn gehen? Das müssten, ja, die Regierung müsste sagen, wir gehen jetzt raus, wir haben genug, wir gehen raus aus dem Euro oder auch aus der Europäischen Union. Das geht. Aber wenn die das nicht sagen, was dann? Es gibt in den EU-Verträgen kein Verfahren, das vorgesehen ist, dass Griechenland von den Restmitgliedern ausgeschlossen werden kann. Das ist rechtlich überhaupt nicht vorgesehen. Nun ist ja Recht, wenn keine rechtliche Handhabe da ist, das noch nie ein Problem gewesen. Die machen das dann trotzdem. Ja. Nur, also es stimmt, diese Diskussion ist stärker geworden in letzter Zeit. Griechenland raus oder nicht? Und angeblich werden jetzt sogar Pläne ausgearbeitet, also dass jedes einzelne Land sich schon auf diese Situation vorbereitet, mögliche Ansteckungsgefahr, wie geht man da, damit um. Aber also ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass weder Griechenland rausgeht, noch dass sie ausgeschlossen werden, sondern irgendwas werden sie machen müssen, um die drin zu behalten. Das Risiko ist einfach zu groß, dass dann Spanien, Italien und sogar Frankreich noch angesteckt würde. Das ist, wäre dann der Zusammenbruch der Europäischen Union. Ne? Also deshalb wird es nicht passieren. Aber was passieren wird, oder was jetzt schon passiert, es gibt ja in Griechenland jetzt am 17. Juni noch einmal Wahlen und alle befürchten natürlich, dass diese linksradikale Partei Syriza, dass die dann die Mehrheit kriegen werden und dann kann sich natürlich die Europäische Union in Wind schreiben, was sie da verlangt haben von denen. Und das muss also auf alle mit allen Mitteln verhindert werden. Und deshalb wird jetzt diese Angstkampagne durchgezogen bis zum 17. Juni, um die Griechen einzuschüchtern. Ja, wenn ihr das, wenn ihr die wählt, wenn ihr das unsere Bedingungen nicht erfüllt, dann ist die Katastrophe da. Und ich glaube, das steckt dahinter, hinter diesen Sachen. Es wird ja auch immer wie ein Virus beschrieben, wie eine ansteckende Krankheit, wie du gerade sagtest. Es kann eine Kettenreaktion auslösen. Andere kranke Länder können befallen werden von diesem Grexit und dann ebenfalls rausgehen. Letzten Endes aber weiß niemand, was passieren würde, weil die Wirtschaftswissenschaft eben keine exakte Wissenschaft ist, sondern es ist eine in sich ständig sich verschiebende Bewegung von unheimlich vielen Faktoren, die zusammenwirken, und niemand kann voraussehen, was da mittel- oder kurz-langfristig überhaupt passieren kann. Man kennt nur immer einzelne Reaktionen von einzelnen Maßnahmen, aber ein ganzes Maßnahmenbündel, wie das interagiert in so einem heiklen Territorium wie Finanzen, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik und politische Spannungskräfte, da weiß man gar nicht, was bei rauskommen wird. Fragt man Experten, dann weiß man nachher auch nicht mehr. Ich habe verschiedene Zeitungen gelesen, im Spiegel und in der ARD auf der Homepage und auch Junge Welt, linke, bürgerliche Blätter, die bringen alles das, was sie sowieso denken, wie eine Gesellschaft oder eine Welt im Moment aussehen würde. Das heißt, es geht hier nicht um eine Lösung, die da ist, es geht hier einfach um politische Aktion, die eine Vision hat von einer menschenwürdigeren Welt, und diese Aktion muss man diese Politik muss man durchsetzen. Ein schönes Beispiel war Frau Kraft, die neue Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen. Das Erste, was sie gemacht hat, ist, die hat Schulden aufgenommen und hat gesagt, wir investieren jetzt in Bildung und Gesundheit. Wer hätte das gedacht? Das heißt, die alte sozialdemokratische, freundliche Politik, der Staat nimmt Schulden auf, um in die Zukunft seiner Bürger zu investieren. Eine klare Sache, das hat man Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte lang gemacht. Das hat immer funktioniert, weil der Staat eben genug Geld hat und garantiert. Und der Staat finanziert eben das, was seine Bürger brauchen und nicht, was seine Privatbankiers und die Broker aus der Londoner City brauchen. Darum geht's im Moment. Und wenn man das nicht klar hat, dann können die immer weitermachen mit ihren Löchern. Also es wird genau das gemacht, was die Merkel von den anderen verlangt, dass sie es nicht machen, nämlich Schulden aufnehmen. Nur, warum geht es so locker in Deutschland? Weil die jetzt also quasi fast 0% Zinsen zahlen, ja, wenn sie Schulden aufnehmen, klar, die Deutschen. Ne? Und im Gegensatz dazu, also im Vergleich jetzt Deutschland, Spanien, ist die Risikoprämie, das heißt, dass die Zinsen, die zahlen müssen, es wird immer gesprochen als Referenz über diese Boni von, mit einer Laufzeit von 10 Jahren, dass also die Spanier dafür für diese Anleihen 5% mehr zahlen als die Deutschen. Das ist die eine Seite der Sache. Und auf der anderen Seite, wenn du vorher gesagt hast, die faulen Griechen da unten, Augenblick, ich habe nur zitiert. Ja, ja. Ist nicht meine Meinung. War mir schon klar. Ja, gut. Nur für die Hörer, die jetzt vielleicht die, ganz naiv die zuhören. Die Griechen, die nicht arbeiten wollen und sich nur auf die faule Haut legen, was hauptsächlich von der Bild-Zeitung kolportiert wird. Und die Merkel, die sagt es nicht so, aber die gleiche Botschaft ist dahinter, nur ist es halt für den Hausgebrauch gedacht, ne, für die deutsche Öffentlichkeit, ne, um die zu beruhigen. Und was aber weitergeht in Griechenland, ist diese brutale Verschlechterung der Lebensbedingungen der Leute auf der Straße, und das ist doch Frau Merkel scheißegal, ne? Die sollen doch verrecken da, ne? Und jetzt, also vorgestern war das, glaube ich, oder vor 3 Tagen, wieder eine Nachricht aus Griechenland, ein 60-Jähriger steigt aufs Dach seines Hauses und springt zusammen mit seiner 90-jährigen Mutter vom Dach runter auf die Straße. Wieder Selbstmord. Jeden Tag gibt es diese Nachrichten. Die Selbstmordrate in Griechenland ist in den letzten 3 Jahren um 40% angestiegen. Und dann kriegt man raus, auch Psychiater bestätigen das immer, die Gründe sind hauptsächlich Schulden, Arbeitslosigkeit, die Angst davor, die Arbeit zu verlieren. Hat anderer bekannter Fall war vor 2 Monaten oder so, wo sich auch ein Rentner mit 77 Jahren, wo der sich auf dem Syntagma-Platz erschießt und einen Brief hinterlässt, dass er sich nicht selber dabei sehen will, wie er Essen aus Mülltonnen raus fischt. Und dann hat er noch einen Satz gesagt, also aufgeschrieben, den er dann, den Brief, den er bei sich trug, dass diese Jugend, die keine Zukunft hat, dass die irgendwann mal sich bewaffnen wird und die Verräter, die uns das alles eingebrockt haben, aufhängen werden auf dem Syntagma-Platz. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de New Basland de Radio Contrabanda.

Wieder einmal schwingt sich Washington darin zum Richter über die gesamte Welt auf, während die Flecken auf der eigenen Weste mit Schweigen übergangen werden. Das Folterlager Guantanamo ist überhaupt kein Thema in diesem Bericht. Die gewaltsamen Räumungen von Occupy-Camps kommen noch nicht einmal vor. Die seit 13 Jahren in US-Gefängnissen inhaftierten Cuban Five sind keine Erwähnung wert. Dafür beklagt das Papier, dass in Kuba Menschen mit Gefängnisstrafen bedroht werden, die versuchen, über die US-Marinebasis Guantanamo in die Vereinigten Staaten zu fliehen. Steht das Eindringen auf militärisches Sperrgebiet in den USA selbst nicht etwa unter Strafe? Das Label demokratisch wird von Washington selektiv vergeben. Frankreich etwa gilt als eine konstitutionelle Mehrparteiendemokratie, während Venezuela nur eine konstitutionelle Mehrparteienrepublik ist. Jawohl. Auch Monarchien wie Großbritannien verweigert der Bericht das Gütesiegel, während die Besatzungsmacht Israel oder Chile, dessen Regierungen demokratische Proteste regelmäßig niederknüppeln lässt, sehr wohl als Mehrparteiendemokratien gefeiert werden. Vor allem im Süden des Kontinents wird die erneute Veröffentlichung des Berichts als arroganter Affront der Supermacht im Norden wahrgenommen. Die US-Regierung verleugnet den eigenen Rekord an Menschenrechtsverletzungen, den sie im eigenen Land und weltweit hält, heißt es in einem offiziellen Bericht und in einer offiziellen Erklärung des kubanischen Außenministeriums, die das Internetportal Cuba Debate am gestrigen Freitag veröffentlichte. Die Lügen und Verzerrungen in diesem Dokument dienen nur dem hoffnungslosen Versuch der nordamerikanischen Regierung, ihre schreckliche Blockadepolitik gegen Kuba zu rechtfertigen, schreiben die Diplomaten in Havanna weiter. Boliviens Präsident Evo Morales kritisierte die USA als Mülleimer für Verbrecher aus ganz Lateinamerika. Speziell in Miami werde zahlreiche Personen Unterschlupf gewährt, die in ihren Heimatländern unter anderem wegen Korruption, Terrorismus oder der Verwicklung in Staatsstreiche gesucht werden oder verurteilt wurden. Als skandalös verurteilte auch die venezolanische Regierung in einem Statement den Versuch der USA, sich zu einem globalen Richter aufzuschwingen, während Washington zugleich die meisten internationalen Menschenrechtsinstrumente und die Verfahren zur Überwachung ihrer Einhaltung überhaupt nicht akzeptiert. Venezuela habe sich demgegenüber zuletzt im März der regelmäßigen Überprüfung durch den UN-Menschenrechtsrat unterworfen, der die entsprechende Politik der bolivianischen Regierung anerkannt habe. Vom Auswärtigen Amt war zunächst keine Stellungnahme zu diesem Bericht zu erhalten. Bleiben wir beim Thema Menschenrechte. Eine Meldung, von der die USA nichts erwähnt, ist das Thema illegale Polizeimanöver in Frankfurt. Illegale Stadtverbote und hunderte Festnahmen. Ermittlungsausschuss Frankfurt erhebt schwere Vorwürfe gegen Behörden wegen des Vorgehens bei den Blockupy-Protesten. Die Polizei hat während der antikapitalistischen Blockupy-Aktionstage in Frankfurt am Main vom 16. bis 19. Mai immer wieder rechtswidrig gehandelt. Zu diesem Schluss kam Markus Künzel vom Ermittlungsausschuss Frankfurt bei einem Pressegespräch am gestrigen Freitag. So seien beispielsweise rund 400 Aufenthaltsverbote in der Stadt nach einer polizeilichen Ermessungsvorschrift verteilt worden, die einzig für Gewalt bei Fußball oder häuslicher Gewalt gelte, jedoch ausdrücklich eine Ausnahmeklausel für das Versammlungsrecht enthalte, also illegale Aufenthaltsverbote. Obwohl das Verwaltungsgericht diese Stadtverbote nach Eilanträgen für rechtswidrig erklärt hatte, habe die Polizei dennoch viele hunderte weitere gegen Demonstranten verhängt, stets mit der Drohung einer Ingewahrsamnahme versehen. Ingewahrsamnahme heißt hier natürlich, du haust ab oder wir stecken dich in den nächsten Knast. Dabei handle es sich bei der Teilnahme an einer Demonstration einzig um eine Ordnungswidrigkeit, vergleichbar mit dem Halten im Parkverbot oder dem Überqueren der Straße bei einer roten Ampel. Auf diese Weise habe die Polizei agiert, um die Stadt von Demonstranten leer zu halten, so Künzel. Mit dem Verboten, sich für die Dauer der 4 Aktionstage nicht im Zentrum der Main-Metropole aufhalten zu dürfen, habe die Polizeiführung Menschen nicht nur rechtswidrig daran gehindert, an den Bankenprotesten teilzunehmen, sondern auch zu ihrer Arbeit zu gehen oder zu ihren Kindern nach Hause zu kommen. Auch die Begründung für die Stadtverbote sei rechtswidrig gewesen, konstatierte Künzel. Betroffen seien Personen gewesen, die bei einer vorausgegangenen Demonstration am 31. März in eine Personalausweiskontrolle gekommen waren, aber keineswegs straffällig geworden seien. Die schwarz-grüne Stadtregierung, insbesondere Ordnungsdezernent ein gewisser Markus Frank von der CDU, hätten im Einklang mit der Polizeiführung und dem hessischen Innenminister Boris Rhein, ebenfalls von der CDU, alles getan, um die europäischen Aktionstage bis zum Schluss mit allen Mitteln zu bekämpfen oder sie nur unter schikanösen Bedingungen irgendwie stattfinden zu lassen. Mehr als 1400 Menschen hat die Polizei während der viertägigen Proteste festgenommen. Das muss man sich einmal vorstellen. 1400 Menschen. Man stelle sich vor, in Havanna, Kuba, würden an einem Tag 1400 Menschen festgenommen. Was dann hier von unseren Menschenrechtspropheten und von unseren Krokodilstränen-Journalisten alles, was wir da alles zu hören bekämen, wenn das passieren würde. In Frankfurt mal eben so passiert. Insbesondere jugendliche und ausländische Teilnehmer seien stark verunsichert worden. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Nebeneffekt dieser Zwangsmaßnahmen sei, dass sie allesamt polizeilich nun gespeichert sind. Der Ermittlungsausschuss müsse jetzt zahlreiche Anträge von Betroffenen einreichen, um diese Daten, diese illegalen Daten, wieder zu löschen. Künzel sowie die Rechtsanwältin Natalie Krieger, die im Auftrag des Bündnisses Blockupy die zahlreichen Demonstrations- und Aktionsverbote angefochten hatte, schilderten weiter, dass die Stadtregierung und die Polizei Hand in Hand alles getan hätten, um die Gerichte zu beeinflussen. Sie haben Gewalt- und Horrorszenarien in den Wochen zuvor mit Hilfe der Medien an die Wand gemalt, die wahrscheinlich bis zu den Richtern nach Karlsruhe vorgedrungen seien. Vor laufenden Kameras habe sich der Ordnungsdezernent vor eine verbotene Versammlung gestellt und wissentlich die Unwahrheit behauptet, hinter ihm seien Straftäter bzw. schwere Straftäter zu sehen. Lügen, Lügen. Bereits am 16. Mai, als es um die vom Blockupy-Bündnis beantragte Aufhebung der Versammlungsverbote gegangen sei, habe ein Justiziar der Polizeiführung den Richtern des Frankfurter Verwaltungsgerichts gedroht, Zitat, wir machen sie persönlich verantwortlich, falls Schäden entstehen. Stefan Kranich von der Anti-Nazi-Koordination zog das Fazit, mit der Wirtschaftskrise löse sich offenbar auch der Rechtsstaat auf. Wenn wir keine Gerichte mehr haben, die sich der Polizei entgegenstellen, haben wir polizeistaatliche Methoden zu erwarten. Besetzt. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenspeicher zur Verfügung. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt. Berlin. Thema Schildbürger und Abzocke. Neben den technischen Problemen beim Bau des neuen Hauptstadt-Airports Willy Brandt auf amerikanisch, gibt es offenbar auch erhebliche Risiken bei der Finanzierung des Milliardenprojekts. Wo Milliardenprojekte sind, klemmen sich natürlich immer Zins- und Kreditsackratten an diese Projekte und saugen ordentlich ab. Um die Kosten, und jetzt kommt's, der Schildbürgerstreich, um die Kosten für einen Teil der Kredite von maximal 2,4 Milliarden Euro abzusichern, ging die Flughafengesellschaft der Länder Berlin, Brandenburg und des Bundes seit 2006 komplexe Zinswetten ein. Das heißt, um sie abzusichern, spekulierten sie mit einem Teil der Gelder. Haha. Nicht nur um sie abzusichern, sondern um mit diesen Milliarden zu zocken. Die riskanten Finanzprodukte, Achtung, halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, Rollercoaster Swaps. Na, wollen Sie mal ein paar Rollercoaster-Swaps kaufen? Schlugen nach den Geschäftsberichten des Airport-Konzerns im Jahr 2010 mit einem Minus in Höhe von erstmal 106 Millionen Euro zu Buche. Ein Jahr später lag der negative Marktwert bereits bei 214,5 Millionen Euro. Ich sitze dort auf dem Bett. So gehen also öffentliche Stellen mit den Geldern der Bürger um. Zinswetten, komplexe Zinswetten, Rollercoaster Swap Papers. Ein Fall eigentlich für den Psychiater, beziehungsweise für den Strafrichter, aber nein, sie machen's. Kommen wir zum Thema, wie geht eigentlich der deutsche Staat, beziehungsweise die deutsche Polizei mit Rechtsterroristen um? Man fühlt sich oft an das Lied von Kurt Tucholsky erinnert. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Blast ihnen Zucker in den Arsch. Das Versagen der Thüringer Sicherheitsbehörden bei der Suche nach den 1998 untergetauchten Rechtsextremisten Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe erscheint immer dramatischer, schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Immer dramatischer, um nicht zu sagen, immer komplizenhafter. Schwitz, schwitz! Bislang sah es so aus, als hätten sich zumindest die Zielfahnder des Frankfurter Landeskriminalamts auf die ernsthafte Suche nach dem rechtsextremistischen Mördertrio gemacht. Aus einem jetzt entdeckten Vermerk des zuständigen Ermittlers aus dem Jahr 2003 geht jedoch hervor, dass tatsächlich kein Zielfahndungsantrag überhaupt gestellt wurde. Das heißt, die wurden noch nicht mal gesucht. Eine Untersuchungskommission unter Leitung des ehemaligen Bundesrichters Gerhard Schäfer stellte fest, dass die spezialisierten Fahnder zwischen Februar 1998, dem Monat nach dem Abtauchen des Mördertrios, und März 2002 weder Ermittlungsergebnisse festhielten noch Auswertungsberichte überhaupt schrieben. Im Landeskriminalamt herrschte offenbar Chaos. Ja, so sucht man in Deutschland nach Rechtsterroristen. Da ist niemand für zuständig. Niemand kommt, niemand greift ein. Die können sich völlig frei bewegen und können, wie sie wollen, schalten, morden und walten. Ein Kommentar? Ja, das kann man ja schon längere Zeit verfolgen, dass systematisch, nicht nur in Deutschland, sondern überall, eben die Polizei auf dem rechten Auge blind ist. Es ist ganz klar, der Feind steht links. Ja. Und dann, das soll man halt nicht vergessen, das ist die eigentliche Funktion der Polizei, auch wenn es so sympathische Gesten gibt, dass die einige Polizisten dann den Helm abnehmen und sich bei den Demonstranten einreihen. Aber das sind wirklich die Ausnahmefälle und übrigens ist es auch gut möglich, dass das eine ganz bewusste Strategie eben war, um die Demonstranten zu beruhigen. Und also viel typischer finde ich dann eben, was jetzt wieder als Video rumläuft, am 1. Mai nehmen mehrere Mossos Demonstranten fest, lehnen ihn gegen so einen Lieferwagen und stehen rum, offenbar, das kann man sehen auf dem Video, verlangen sie von ihm, dass er sich identifiziert, macht er auch, holt was aus der Tasche und sagt auch was und so, die Polizisten sagen was, alle vermummt übrigens, er natürlich nicht. Und plötzlich, einer von diesen Mossos holt aus und haut dem eine ganz brutale Ohrfeige an den Kopf. Also das scheint mir das Typische zu sein. Ne? Das ist wie die eigentliche Funktion der Polizei, diesen wie selbstverständlichen Abbau der Demokratie, der überall stattfindet, zu sichern, zu kontrollieren. Also eine Parallele mehr zu der Zeit von, sagen wir, von der letzten großen Wirtschaftskrise 1929 bis zur sogenannten Machtübernahme durch die Nazis, wo übrigens Hitler dann kurz danach gesagt hat, ja, wir müssen die Löhne senken und das Streikrecht abschaffen, sonst kommen wir nicht raus aus der Krise. Also es kommt einem sehr bekannt vor. Ne? Und alles das, diese Sachen, die wiederholen sich jetzt. Ne? Und wie es dann ausgeht am Ende, das hängt dann von uns ab. Aus Italien kommt jetzt gerade die Meldung, dass die italienische Arbeitsministerin tönt, dass die Arbeitsbedingungen in der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Bereich, also den Beamten, ausgeglichen werden müssen. Also jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, dass die Arbeiter in Zukunft nur schwieriger auf die Straße gesetzt werden oder dass verboten wird, die Arbeiter zu entlassen. Nein, umgekehrt, die Möglichkeit, Beamte zu entlassen, Beamten zu kündigen, soll jetzt dort in Angriff genommen werden. Auch hier wieder diese historische Parallele zur Weimarer Zeit, ne, wo der damalige Reichskanzler Brüning genau diese Maßnahme auch durchgeführt hat. Mach das Massenmedium. Mach das Massenmedium. Düsseldorf, nach dem Wahlsieg von Hannelore Kraft wittern die Parteilinken Morgenluft, das sagt der Spiegel. Bevor Kraft in den Wahlkampf zog, tat sie etwas, das dem politischen Zeitgeist völlig zuwiderlief. Sie machte nämlich ordentlich Schulden und versuchte nicht einmal, das zu verschleiern, sondern verkauft es offensiv als kluge, wahlpräventive Politik. Kaum im Amt brachte sie einen Nachtragshaushalt mit einer Neuverschuldung von 8,4 Milliarden Euro ein. den dann das Landesverfassungsgericht stoppte. Vorbeugende Sozialpolitik nannte Kraft ihr Konzept. Wenn der Staat heute in Bildung und Betreuung investiere, müsse er in der Zukunft weniger für gesellschaftliche Reparaturkosten ausgeben. In Berlin schüttelten die Genossen den Kopf. Oh, oh, oh, oh. Jemand müsse Kraft stoppen, hieß es, während Opposition und Medien die Regierungschefin zur Schuldenkönigin erklärten. Pfui, Schuldenkönigin. Noch zu Beginn des Wahlkampfs in diesem Frühjahr unkten führende Sozialdemokraten, wenn Krafts Herausforderer Norbert Röttchen erst einmal die Schuldenkeule auspacke, wäre das ganz bitter für die SPD. Es war aber nicht so. Röttchen ist weg. Das Merkel hat ihn fallen lassen. Die Merkel hat ihn fallen lassen. Und Hannelore Kraft hat triumphiert mit ihrer vorsorgenden Sozialpolitik. Ein Beispiel, dem viele eigentlich folgen müssten. Thema Asylpolitik in Deutschland. Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland steigt wieder. Die meisten kommen über, Achtung, Griechenland. Die Bundesregierung schickt Agenten nach Griechenland, um dort die Grenzen zu kontrollieren. Zu Tausenden kommen sie über den Evros. Migranten aus Afghanistan und Pakistan, Iran, Syrien und Afrika. Griechenland ist das Einfallstor in den Westen. Rund 90% aller, wie es hier heißt, illegal Einreisenden kommen auf diesem Weg nach Europa. An Spitzentagen können es 500 Menschen sein. Bis zu $10,000 hat jeder von ihnen für die Reise bezahlt. Es ist ein Millionengeschäft für die Schleuser und Schlepper, ohne die nämlich nichts laufen würde an der Grenze. Wer die Flüchtlinge auf dem letzten Teil ihrer Odyssee begleitet, der erfährt viel über ihre Motive, ihre Ängste, aber auch über das ebenso brutale wie gut organisierte Schleppersystem. Es ist ein System, das natürlich bis nach Deutschland wirkt. Denn weil die Griechen die Grenzen nicht dicht machen und nicht dicht bekommen, weil der Staat mit dem Zustrom aus Asien und Afrika heillos überfordert ist, so sagt der Spiegel, steigen hierzulande in Deutschland die Asylbewerberzahlen. 45.741 Menschen haben im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik Asyl beantragt. 11% mehr als 2010. Die sogenannten unerlaubten Einreisen nahmen im selben Zeitraum um 18,6% auf 21.156 zu. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU will deshalb die Reisefreiheit in den EU-Staaten einschränken und vorübergehend Grenzkontrollen einführen, wenn ein Mitgliedsland seine Grenzen nicht ausreichend sichern kann. In diesem Fall Griechenland. Schönes Europa. Und sei ehrlich gegen dich. Wir sprechen von einem Grenzstreifen zwischen der Türkei und Griechenland. Und da wird demnächst ordentlich investiert. Da sollen erstmal 3 Millionen Euro für einen 10 Kilometer langen Zaun investiert werden. Dieser Zaun soll die Ärmsten der Armen von Europa fernhalten, so wie die USA sich von den Nachbarn aus Mexiko abriegeln. Und nach jüngsten Plänen aus Brüssel sollen künftig sogar Roboter und Drohnen zum Schutz der europäischen Außengrenzen eingesetzt werden. In die Zukunft. Schöne neue Welt. Wir sind natürlich besorgt um alles, was so passiert. Wir melden das, wir klagen das an. Wir versuchen, die Leute zum Handeln und zum Nachdenken anzuregen. Dann gibt es als Topmeldung Hitlers Mein Kampf. Das Münchner Institut für Zeitgeschichte gibt erstmals eine wissenschaftliche Edition von Hitlers Mein Kampf heraus. Der Historiker Christian Hartmann, der das umstrittene Projekt leitet, umstritten sage ich, weil man sich fragen muss, was soll das denn, gibt Auskunft in einem Spiegel-Interview über das Warum und das Wie dieser sogenannten wissenschaftlich-kritischen Edition von Hitlers Mein Kampf. Hartmann ist 53 Jahre alt und wie gesagt, mit weiteren Wissenschaftlern erstellt er zurzeit eine Ausgabe von Adolf Hitlers Buch Mein Kampf. Der Freistaat Bayern, der die Urheberrechte bis zum 31. Dezember 2015 besitzt, finanziert die Arbeit mit 500.000 Euro. Mein Kampf gehört mit über 12 Millionen Exemplaren zu den meistverkauften Büchern der Welt. Das Manuskript ist im Internet frei verfügbar. Was wollen Sie mit Ihrer wissenschaftlichen Edition noch erreichen? Fragt der Spiegel. Hartmann sagt, wir sehen uns wie einen Kampf Mittelräumdienst. Mein Kampf ist die alte verrostete Granate, aus der wir den Zünder ausbauen. Das Buch soll durch eine Einleitung, vor allem aber durch eine intensive wissenschaftliche Kommentierung, entschärft werden. So verliert es seinen Symbolwert und wird zu dem, was es im Grunde ist. Ein historisches Zeugnis, mehr nicht. Der Spiegel kontert. Der Berliner Historiker Wolfgang Benz hält die kommentierte Ausgabe für überflüssig, weil Hitlers Werk allenfalls persönliche Hasstiraden ohne weiteren Erkenntniswert enthalte. Hartmann. Das sehe ich aber ganz anders. Für das Verständnis von Hitlers Politik ist dieses Buch von zentraler Bedeutung. Es ist eine Standortbestimmung nach einem bis dahin sehr gehetzten Leben. Von der These vom schwachen Diktator bleibt bei der Lektüre dieses Buches nicht viel übrig. Vielmehr ist beklemmend zu sehen, wie genau Hitler in den folgenden Jahren dann umsetzt, was er damals zu Papier brachte. Und so weiter und so weiter. In Mein Kampf stehen so Sätze, Werner, ich weiß nicht, ob du mal Auszüge aus dieser Schwarte gelesen hast, da stehen Sätze wie: Es liegen die Eier des Kolumbus zu Hunderttausenden herum, nur die Kolumbusse sind eben seltener geworden. So ein Unsinn, so ein Blödsinn, so ein verquaster Mist wurde natürlich gedruckt und den Leuten, den Menschen in Deutschland dann zur Hochzeit geschenkt. Wenn ein Paar heiratete, bekamen sie diese Kolumbus-Eier, diese 100.000 Kolumbusse da mit auf den Traueraltar gelegt. Die mussten das kaufen. Was soll man sagen? Bringt das was, so ein Buch nochmal wissenschaftlich zu editieren? Also von Schlaumeiern? Ich finde es auch total überflüssig. Also diese 500.000 Euro, mit denen der bayerische Staat dieses Projekt unterstützt, das hätte man sicher besser anlegen können. Also um zu verstehen, Hitlers Motivation zu verstehen und so, das ist doch lächerlich. Also die haben wir schon längst verstanden. Also ich finde viel gefährlicher, dass dadurch jetzt vielleicht wieder Leute überhaupt mit diesem Buch in Kontakt kommen und einige davon werden sich dann dafür begeistern. Und was, das finde ich halt besonders gefährlich in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wo sowieso in allen Ländern Faschismus wieder im Kommen ist. Ja, das kann ganz gut nach hinten losgehen, dieser Schuss. Dann. Ich denke mir, ich würde mir diese Kommentare natürlich gerne mal angucken. Ich glaube schon, dass man die Hasswerke der Faschisten kritisch anblicken, ansehen und editieren sollte und die hintergründige Motivation und auch, was die Zeit nachher auch ans Tageslicht gebracht hat, all das zu entlarven und auch als warnendes Beispiel, sagen wir mal, hinzustellen. Aber es gibt tolle Ausgaben, es gibt tolle Kommentare zu Hitlers Mein Kampf, es gibt auch von linken Wissenschaftlern und von Antifaschisten hervorragende Arbeiten. Denken wir an das tolle Buch von Professor Reinhard Kühnel, ein Faschismuswissenschaftler und Forscher, der hat schon vor 30, 40 Jahren sehr viele interessante Publikationen veröffentlicht, wo er die Schriften, die Gesetze, die Protokolle von führenden Nazis, der ganzen Naziführung analysiert und auch kommentiert und veröffentlicht. Ich habe mal damals in Berlin angefangen, das zu lesen und weiß nicht mehr, 50 oder die ersten 50 oder 100 Seiten, aber ich konnte echt nicht mehr weiterlesen. Es war mir unmöglich. Es ist nur ein hanebüchener Schwachsinn aneinandergereiht und ich konnte das einfach nicht weiterlesen. Ich habe das dann auf dem Flohmarkt an amerikanischen Soldaten verkauft, muss ich zu meiner Schande gestehen. Pfui Teufel. Jo, hier ist der Katastrophenblock und die kommentierten Nachrichten sind hier zu Ende. Was sonst keiner tut. Hast du hohe Schuhe oder gar einen Hut? Oder hast du etwa ein zu kurzes Kleid getragen, ohne vorher deinen Nachbarn um Erlaubnis zu fragen? Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung bestraft. Bist eine Schande für die ganze Nachbarschaft. Du weißt noch nicht einmal genau, wie sie heißen, während sie sich über dich schon ihre Mäuler zerreißen. Lass die Leute reden und hör ihnen. Lass die Leute reden bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden. das haben die immer schon gemacht. Du hast doch sicherlich eine Bank überfallen. Wie könntest du sonst deine Miete bezahlen? Du darfst nie mehr in die Vereinigten Staaten, denn du bist die Geliebte von Osama Bin Laden. Rasierst du täglich deine Damenbart oder hast du im Garten ein paar Leichen verscharrt? Wenn man Märchen erzählt, und wahrscheinlich ist ihnen das nicht mal peinlich. Es fehlt ihnen jede Einsicht. Und wieder mal zeigt sich, sie sind kleinlich und vermeintlich fremdenfeindlich. Hast du gehört und sag mal, wusstest du schon? Nämlich, du verdienst dein Geld mit Prostitution. Du sollst ja meistens vor dem Busbahnhof stehen. Der Kollege eines Schwagers hat dich neulich gesehen. Leute reden und lächle einfach mild. Die meisten Leute haben ihre Bildung aus der Bild. Und die besteht nun mal, wer wisse das nicht, aus Angst, Hass, Tippen und dem Wetter bewegt. Lass die Leute reden, denn wie das immer ist, solange die Leute reden, machen sie nichts Schlimmeres. Und ein wenig Heuchelei kannst du dir durchaus leisten. Bleib höflich und sag nichts. Das ärgert sie am meisten. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Ja. Niemandsland. Also reden schwere Zungen, muss man lästert die Nation. Die reden mit Blechzarren wie Nebelungen oder verschmiertem Komplizenton. Über den verlorenen Sohn. Also bläst Mossmann in eure Ohren, lehnt euch zurück, macht's euch bequem, raucht, trinkt, lutscht Pfefferminz. Ich sage euch, der Sohn ist nicht verloren, nur ich komm aus einer anderen Provinz. Nein, dieser Raubvogel ist nicht mein Wappen, die Klauen der arischen Gier, der üble Gestank aus den alten Attrappen, schlägt durchs moderne Visier. Bleibt mir vom Hals mit der Verwandtschaft, Obrigkeiten aus drei Reichen, mit der romantischen Urväterlandschaft, mit diesen vermoderten Eichen. Ich komm aus einer anderen Provinz. Ein Land, wo wir mit vielen Zungen reden, ein Weinberg im Markgräflerland. Der Wind aus Burgund, aus der Campagna die Reben und Schnee aus den Alpen kühlt die Hand. Im Westen das Jäckle de Lumière, Demokratie ma femme. Im Norden vor dem Barbaren her, der Lime ist der nützliche Damm. Seht ihr die Mörder, America's Best, da zählen sie ihren Lohn. Da fressen Amerikas Kinder den Rest ihrer eigenen Revolution. Wie Giftpilze wachsen schwammig im Regen, so wächst das heilige Kapital. Die Armut der Armen bringt tausendfach Segen den Priestern des blutigen Baal. Ich komm aus einer anderen Provinz. Wir hören den Schrei aus Mexiko, Tierra y Libertad. Wir sehen Chinesen auf dem langen Marsch, die sind von Brot und zwei Fischen satt. Wir sehen das Jäckle de Lumière, Egalité, ma femme. Und weiß gefiedert mit Teer beschmiert, erhebt sich der schwarze Mann. hörte den Singsang der Kardinäre in New York und Bogota. Fragt sie nach dem Preis einer gelben Seele, fragt, wer Camilo Torres war. In Kapstadt gilt die Recht, dass die Liebe geißelt zwischen ungleicher Haut. Das war das Gesetz in die Steine gemeißelt, mit denen man Warschaus Ghetto gebaut. Ich komm aus einer anderen Provinz. Da ist ein Land, wo die Liebe einhergeht, hüllenlos im klaren Licht, wo kein Wind die Spuren Pocahontas verweht und Rachel verbrannte nicht. Da leuchtet das Jekyll de Lumière, Fraternité ma femme. Da fängt man das rassistische Zeloten her, wie die Läuse im Kamm. Nein, dieser Raubvogel ist nicht mein Wappen, der fliegt mit den Raben im Schwarm. Der muss ja die Leber der Freiheit zerhacken, da schlugen schon viel Alarm. Was hilft diese schwindsüchtige Verwandtschaft mit der deutschen versickerten Revolution? Die ersoff doch im Schlamm dieser Urväterlandschaft und da blieb nur ein ganz kleiner Ton. Ich komm aus einer anderen Provinz. Da ist ein Land, wo wir mit vielen Zungen reden. Ein Weinberg im Markgräflerland. Der Wind aus Burgund, aus der Campagna die Reben. Und Schnee aus den Alpen kühlt die Hand. Im Westen das Jekyll de Lumière, Liberté ma femme. Mein Lied wird verbrannt, meine Lippen, meine Hand, im Grenzland zwischen Vietnam. Die Stimme des deutschen Liedermachers Walter Mossmann von seinem Album Chansons. Mossmann ist auch als Autor, Journalist, Regisseur, Veranstalter, basispolitischer Aktivist, unter anderem in der Anti-AKW-Bewegung, damals im Zusammenhang mit der Verhinderung des Baus des Kernkraftwerks Wühl am Kaiserstuhl in Baden-Württemberg bekannt geworden. Walter Mossmann, auch hier im Niemandsland, kein Unbekannter. Wir haben schon vor vielen Jahren einmal ein ausführliches Porträt dieses Liedermachers gebracht und werfen hin und wieder seine immer noch aktuellen, kritischen und auch sehr poetischen Lieder ein hier. Es gibt in Deutschland eine Künstlergruppe. Die Künstler sind natürlich auch aktiv, die machen einiges. Und da habe ich etwas entdeckt, das ist ein sehr interessantes Projekt. Ich glaube, das lohnt sich, sich das einmal anzuhören. In dieser Woche wurde berichtet über eine Berliner Künstlergruppe, die sich Zentrum für politische Schönheit nennt. Die hat seit Montag 25.000 Euro Belohnung ausgesetzt, mit denen sie den Eigentümern der Rüstungsfirma KMW sozusagen auf die Pelle rücken will. KMW ist nämlich die Firma, die den von der Bundesregierung genehmigten Panzerdeal mit Saudi-Arabien abgeschlossen hat. Die Künstler kritisieren das und haben jetzt ihren eigenen Deal ins Netz gestellt. 25.000 Euro für denjenigen, der Hinweise liefert, die Anteilseigner von KMW für mindestens 2 Jahre ins Gefängnis bringen. Da die Panzerlieferung ja legal ist, sollen die Eigentümer also quasi ersatzweise für andere potenzielle kriminelle Handlungen hinter Gitter gebracht werden, von Steuerhinterziehung bis zu illegal beschäftigten Putzfrauen. Die Unterstellung, irgendeinen anderen Dreck werden die schon noch am Stecken haben. Das ist provokant und erzeugt auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Nun, nach der ersten Woche wollen wir mal fragen, wie es denn damit steht. Philipp Hoch ist Initiator von Zentrum für politische Schönheit. Herr Hoch, guten Tag. Guten Tag. Wie waren denn die Reaktionen auf diese Idee in der ersten Woche? Also wir sind selber überrascht. Es ist interessant, dass also wir kriegen Unmengen von Fanzuschriften und Menschen, die uns sagen, das sei also das atemberaubendste seit WikiLeaks Anfangserfolgen und sonst was. Wir sind selber überrascht einfach über eine ganz andere Sache, dass die Aktion funktioniert. Das heißt, es melden sich inzwischen Bekannte der Eigentümer aus dem Nahfeld, also Freunde, Verwandte, lange Weggefährten, die offenbar nicht wussten, dass die betreffenden Personen die Haupteigentümer sind des Panzerkonzerns Krauss-Maffei-Wegmann. Und was haben Sie für Hinweise erhalten? Wir haben es gibt verschiedene Arten, wir unterteilen ein bisschen. Es gibt natürlich die Scherzmeldungen, die Scherzhinweise, die interessieren uns jetzt erstmal gar nicht. Dann haben wir die, die interessant sind, die wir an unsere Anwälte weiterleiten. Was ist das zum Beispiel? Das sind, ehrlich gesagt, sind das vor allem Kleinigkeiten, muss man sagen. Das ist nichts, wofür man in Haft kommt. Wir wollen die Eigentümer natürlich in Haft bringen. Aber wir prüfen es trotzdem, weil es doch zeigt, dass viele Geschichten, gerade die in den Zeitungen, in den Regionalzeitungen in Kassel standen, möglicherweise nicht stimmen. Nicht so stimmen, wie sie dort berichtet werden. Und deswegen interessiert uns das trotzdem. Deswegen gehen wir dem nach. Wir haben unsere Anwälte damit beschäftigt und haben den ersten Hinweis zurückgekriegt mit einem Approval. Das heißt, wir nehmen jetzt die Aufsage auf unseres Informanten und sobald das rechtskräftig sozusagen aufgezeichnet ist für die Staatsanwaltschaft, reichen wir das ein. Ich drehe den Spieß mal um. Letztlich haben Sie ein Kopfgeld ausgesetzt von 25 Euro. Haben Sie kein Problem damit, dass Sie letztlich zur Denunziation aufrufen? Ja, also wir haben nie von Kopfgeld geredet. Wir setzen eine Belohnung aus. Ja. Kopfgeld erinnert mich eher an tot oder lebendig. Wir wollen die lebendig. Wir rufen nicht zu Denunziationen auf, sondern wir wollen die ins Gefängnis bringen. Wir glauben, dass sie ins Gefängnis gehören wie uns viele Menschenrechtler bestätigt haben, für den schlimmsten Waffendeal der jüngeren bundesdeutschen Geschichte. Und weil es nicht möglich ist, diese Eigentümer dafür haftbar zu machen, weil die Politik offenbar das Recht beugt, also die 270 Panzer stellen, wie Sie wissen, einen schweren Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz dar. Volker Beck hat deswegen auch Strafanzeige gestellt, der Bundestagsabgeordnete Volker Beck hat Strafanzeige gestellt gegen Krauss-Maffei-Wegmann und gegen Unbekannt. Da ist nichts passiert in dieser Sache. Und es kommt dazu, dass wir eine breite Allianz hatten. Sie als Medien haben selber auch einen Aufschrei ging durch die Presse, als bekannt wurde, dass 270 Panzer in eine der schlimmsten Diktaturen auf der Welt geliefert werden sollen. Das hat nicht gefruchtet. Die Strafanzeigen haben nicht gefruchtet und die breite zivilgesellschaftliche Allianz hat nicht gefruchtet. Jetzt machen Sie es auf diesem Weg mit dieser Internetaktion, wollen Sie es angehen? Wie lange wollen Sie da noch Hinweise sammeln? Wie lange soll das gehen? Es ist für Sie ja auch eine Kunstaktion. Genau, also wir sind natürlich überrascht, dass Kunst hier in der Wirklichkeit etwas ausrichtet und wie sehr. Und das hat unseren Ehrgeiz doch sehr angestachelt. Wir wollen sehen, ob wir es jetzt tatsächlich schaffen, dieses Geschäft zu verhindern. Und wie lange wollen Sie noch Hinweise sammeln? Wie lange wollen Sie das noch für sich verfolgen? Wir haben erst angefangen. Wir stehen gerade am Anfang. Es kommen immer mehr Hinweise, gerade auch aus Kassel, wo Krauss-Maffei-Wegmann sitzt. Wir entwickeln uns zur Anlaufstelle für KMW Insider sogar und haben auf unserer Internetseite Formulare eingerichtet, über die man anonymisiert und geschützt uns Hinweise zukommen lassen kann über alle möglichen Geschäftsgebaren, die vielleicht unsauber sind. Wir haben auch ganz viele Petto, was wir noch gar nicht gezündet haben. Und wir haben also einen langen Atem, um Ihre Frage so zu beantworten. Philipp Bruch vom Zentrum für politische Schönheit. Eine Kunstaktion, die für ihn keine Denunziation ist, sondern Notwehr gegen den Rüstungskonzern Krauss-Maffei und die im Internet viel Reaktionen und viel Staub aufwirbelt. Herr Ruch, ich danke Ihnen fürs Gespräch und das war das Radiofeuilleton am Freitagvormittag, heute mit Ulrike Timm und Olga Hochweiß. Schönen Tag noch und tschüss. Optimal, geschmacksneutral. Optimal, geschmacksneutral. Ja, Panzer an Saudi-Arabien. 250 moderne Panzer an dieses rassistische Regime. das Frauen verbietet, auf die Straße zu gehen, Auto zu fahren oder überhaupt einen Beruf auszuüben. Ein wirklich ein faschistisches, rassistisches Regime, das kriegt Panzer. Tolle Aktion, oder? Nicht nur Kassel, sondern Spanien ist da, steckt da natürlich auch mit drin. Die wollen auch diese Kampfpanzer Leopard, der wird auch hier in Spanien gebaut von der Firma Santa Barbara. Und da will jetzt Saudi-Arabien auch zwischen 200 und 300 Kampfpanzer kaufen. Und jetzt das Neue, was sich jetzt die Regierung hier hat einfallen lassen, ist, dass die Verträge zwischen Saudi-Arabien nicht mehr direkt mit der Firma Santa Barbara abgeschlossen werden, sondern zwischen den Regierungen. Also die spanische und die Regierung, in Anführungszeichen, von Saudi-Arabien, die machen den Vertrag und dann liefert die Firma eben nicht alle gleichzeitig nach und nach diese Panzer nach Saudi-Arabien und in dem Moment bezahlt dann, wird es bezahlt auch über einen Fonds. Dieser Fonds wird extra eingerichtet. Saudi-Arabien bringt das Geld in diesen Fonds. Das ist eine Sache, die total außerhalb des offiziellen Haushaltsplans läuft. Wahrscheinlich wird es auch am Parlament vorbeigehen. Und für die Anbahnung und Abschluss dieses Geschäfts, da hat sich übrigens der König Juan Carlos hervorgetan. Ja, und so ist es halt und es wird durchziehen, Demokratie hin oder her in Saudi-Arabien. Und vergessen wir auch nicht, dass Spanien als Waffenexporteur unter der vorherigen Regierung, der sogenannten sozialistischen Regierung unter Zapatero, das Waffenexportgeschäft um das Sechsfache angestiegen ist hier in Spanien. Egal, er ist optimal, geschmacksneutral. Optimal, geschmacksneutral. Optimal, geschmacksneutral. Optimal. Wir hatten ja auch gesagt, dass die UN versprochen hat, im nächsten Sommer ein neues Waffenkontrollgesetz zu erlassen, beziehungsweise dann auch den Waffenhandel überhaupt erstmal zu kontrollieren. Weil jede Banane, die man einführt, oder jede Fritteuse, die ausgeführt wird, unterliegt zahlreichen Kontrollen und Bestimmungen. Die Waffenexporteure sind davon nach wie vor ausgenommen. Das soll sich ändern und hoffentlich wird es das tun. Jedenfalls, klasse Aktion. Überhaupt schon der Name, Zentrum für politische Schönheit, das klingt natürlich toll, weil man ja wirklich weiß, die Politik ist so hässlich und so erbärmlich und ich meine nicht nur die Physiognomien der Leute, die Politik in unserem Auftrag, beziehungsweise nicht in unserem Auftrag, wir wählen die ja gar nicht, die das machen, sondern auch die ganze Aktion ist sehr schön, weil da etwas Schönes passiert. Es soll verhindert werden, dass Mordwaffen in die Hände von Diktatoren gebracht werden. Tolle Sache, wir freuen uns darüber. Vandalen richtig hip. Heute sah ich ihn wieder, er stand gerade vom Hallenbad in Lederschlappen bei Schlappen minus 14 Grad. So strunzdumm zu sein, wäre für mich ja eine Qual. Der Spiegel mobbt immer weiter Günter Grass. Auch die andere Presse, die bürgerliche und die rechte Presse, sind natürlich immer voll dabei, wenn es darum geht, einen kritischen Schriftsteller, der sich politisch engagiert, der überhaupt Tagesgeschehen kommentiert. Man hat ja früher mal gesagt, es gibt gar keine Schriftsteller mehr, die das Tagesgeschehen kommentieren. Wir haben sie, wir haben einen, Nobelpreisträger Günter Grass, und der wird dann richtig lächerlich gemacht. Ich lese mal, was der Spiegel über das Grass-Gedicht über Griechenland sagt. Da heißt es, Grass dichtet über Griechenland und dann gehässig mit nachgefüllter Tinte und dann noch gehässiger. Man will ihn lächerlich machen, er hat es wieder getan. Grass mischt sich erneut mit einem Gedicht in die politische Diskussion ein. So eine hässliche Sprache schon alleine, das so zu sagen, das zeigt eigentlich, dass man diesen Grass ja im Grunde raushaben will. Und dann wieder, diesmal schreibt er über die prekäre Lage Griechenlands und die EU-Sparauflagen. Ein Skandal ist nicht zu erwarten, das sagt der Spiegel. Jedenfalls, 2 Monate nach der Veröffentlichung des umstrittenen Gedichts zum Iran-Israel-Konflikt und zu den Bombenplänen Israels hat Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass erneut ein Gedicht veröffentlicht, das ein aktuelles politisches Thema aufgreift, nämlich die Situation und den Umgang Europas mit dem hochverschuldeten Griechenland. Das Gedicht heißt Europas Schande. Es wurde in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Und mal gucken, ob wir ein paar Zeilen daraus zitieren können. Jawohl, hier steht's. Ich lese es mal gerade vor. Günter Grass, Europas Schande. Eine schwere Schwächung seiner Ehre. Europas Schande. Dem Chaos nahe, weil dem Markt nicht gerecht, bist du fern dem Land, das die Wiege dir lieh. Was mit der Seele gesucht, gefunden dir galt, wird abgetan nun, unter Schrottwert taxiert. Als Schuldner nackt an den Pranger gestellt, leidet ein Land, dem Dank zu schulden dir Redensart war. Zu Armut verurteiltes Land, dessen Reichtum gepflegte Museen schmückt, von dir gehütete Beute, die mit der Waffengewalt das inselgesegnete Land heimgesucht, trugen zu Uniform Hölderlin im Tornister. Kaum noch geduldetes Land, dessen Obristen von dir einst als Bündnispartner geduldet wurden. Rechtsloses Land, dem der Rechthaber Macht den Gürtel enger und enger schnallt. Dir trotzen trägt Antigone schwarz und landesweit kleidet Trauer das Volk, dessen Gast du gewesen. Außer Landes jedoch hat dem Krösus verwandtes Gefolge alles, was gülden glänzt, gehortet in deinen Tresoren. Sauf endlich, sauf, schreien die Kommissare Klaköre. Doch zornig gibt Sokrates dir den Becher randvoll zurück. Verfluchen im Chor, was eigen dir ist, werden die Götter, deren Olymp zu enteignen dein Wille verlangt. Geistlos verkümmern wirst du ohne das Land, dessen Geist dich, Europa, erdachte. Ein ganzer Mann, ich bin ein Mann. Ein ganzer Mann, bin ich ein Mann. Das Gedicht von Günter Grass, Europas Schande, gehässig kommentiert von der bürgerlichen Presse, aber gerechterweise müssen wir natürlich auch sagen, ein anderes bürgerliches Blatt, die Süddeutsche Zeitung nämlich, die bringt das Blatt. Dem Chaos nahe, weil dem Markt nicht gerecht. Ja, warum reagiert die rechte oder die bürgerliche Presse so gehässig? Weil das natürlich eine kritische Stimme ist. Ne? Günter Grass, hier das Land der Griechen mit der Seele suchen, das ist eben kritischer Geist dieser Grass. Und wenn jetzt andere neoliberale Dummschwätzer und auch Nobelpreisträger wie zum Beispiel Vargas Llosa, wenn der Stellung nimmt, öffentlich zu irgendwelchen politischen Ereignissen, da meckert niemand. Nein, nee, der ist ja schön auf neoliberalem Kurs und hat ja auch seine Freunde. Gut, jedenfalls, dem Chaos nah, weil dem Markt nicht gerecht. In diesem zornigen Gedicht äußert also Nobelpreisträger Günter Grass sich zur Griechenland-Krise. Europa stelle das Land, in dem die europäische Idee einst geboren wurde, an den Pranger, beraube seine Rechte und verurteile es zur Armut. Das klagt Günter Grass an. Und der Dichter zeigt ebenfalls Verständnis für die Wut der Griechen. Eine Sache, die hier gar nicht so gerne gesehen wird. Gut, wir sind fast am Ende. Ich habe hier noch ein tolles Lied vom Fetten Brot, ein Lied aus den 90er Jahren. Das heißt Gangster-Rap und das bringen wir jetzt. Jo. Wir werden geprägt durch unser Umfeld, unsere Umwelt. Höchste Zeit, dass der Mensch sich umstellt, bevor alles umfällt. Doch die Industrie verschleiert, weil sie uns für dumm hält. Denn das Geld regiert die Welt und Leute, das bedeutet, der Wald wird abgepellt und der Boden ausgebeutet. Lebendigen Leibes wird die Erde gehäutet. Die Uhr der Natur hat längst elfmal geläutet. Rinder fressen die letzten Grassoden, so dass bald nach dem Roden die Böden veröden. Geehrte Gangster, wir lassen uns nicht blenden. Beenden Sie das Verschwenden von Regenwaldbeständen. Ach, ich übersehe, es wird kein Tier aus Übersee nach hier importiert, wie raffiniert. Um Kohle zu scheffeln, muss man halt ein bisschen schummeln. Wollt immer schon wissen, was Ronald davon hält. Doch seit ich ihn in S sah, ist mir alles klar. Ronald selbst ist längst der Obergangster. Ha, ha, ha, du Clown, ich werd dir nie mehr trauen. Jetzt setzt es ein letztes Geschoss zwischen die Brauen. Rent-a-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap- Du denkst Gangsterhut, Sonnenbrille, hochgeschlagener Kragen. Doch ich muss dir leider sagen, dass die echten Gangster meistens weiße Westen tragen und einen dicken Wagen und einen Fahrer mit steifem Hemd und einen Sitz im Parlament. Fetter Arsch, nee, nicht fett, sondern einfach nur hässlich. Anlässlich der Machtposition erlässt sich lässig ein neues Gesetz erlassen. Ein Antrag verfassen, Hauptsache volle Kassen. Alte, faltige Männer, die schwitzen, die nur um sitzen zu bleiben. Da sitzen, um das Volk zu beruhigen, gibt es Brot und Spiele. Denn es wäre ja echt schlecht, wenn jemand, der mal auf viele wie abgezockt euer Spielchen ist. Dass einer gar nichts kriegt, der andere alles frisst. Ein zweites Ass immer in der Manschette. Denn wenn er verspielen würde, dann hätte er nicht. Sie hören Niemandsland, Sie hören 91.4 FM, Kontrabanda. Unsere heutige Sendung neigt sich gnadenlos dem Ende zu. Wir werden uns gleich verabschieden, aber zuvor noch ein paar Veranstaltungstipps und ein paar Hinweise. Werner, bitte. Bueno, das machst du dann nachher. Also ich jetzt nach so vielen schlechten Meldungen, Katastrophen, nur noch eine gute Nachricht, die aber vielleicht mehr unsere Hörerinnen interessiert. Es gibt ja viele Damen, die gerne Stöckelabsätze tragen, ne? Also bis zu 18 cm hoch, also Leute wie Victoria Beckham, Gwyneth Paltrow, Katy Perry, Kate Moss und so weiter. Und kann man sich ja vorstellen, das ist nicht so einfach, da drin zu gehen, obwohl der vordere Teil des Schuhs dann schon diese Plateausohlen hat, die alleine schon 7 oder 9 Zentimeter hoch sind. Und das für viele Frauen ist das dann natürlich ein Problem, oder praktisch für alle Frauen, aber jetzt ist die Lösung gefunden. Frau kann sich jetzt also die Füße operieren lassen. Da wird dann unter dem großen Zeh, unter der Ferse und unter dem Mittelfuß so ein elastisches Füllmaterial da eingebaut und dann ist alles relativ erträglich, ne? Also meine Meinung dazu ist die, dass wir natürlich bei der bevorstehenden Revolution jetzt nicht nur gegen die Spekulanten und Finanzhaie und Ausbeuter vorgehen, sondern auch diesen Hühnchen, die nichts anderes zu tun haben, als ihr Geld für so einen Scheißdreck auszugeben, auch denen werden wir ihr Vermögen beschlagen. Es gibt aber auch Männer, die sich die Füße operieren lassen wollen, um hohe Absätze zu tragen. Yo. Zum Schluss eine kleine Veranstaltung bzw. ein Hinweis auf eine Veranstaltung, die am Sonntag, nicht im kommenden, sondern übernächsten Sonntag stattfinden wird. Ab da geht's los. Sonntag, 3. Juni bis zum 10.6. das Festival de Cinema Jueu de Barcelona. Cinema Judeo de Barcelona. Im Rahmen des jüdischen Filmfestivals präsentiert das Goethe-Institut unter anderem den auf realen Ereignissen beruhenden Spielfilm Die verlorene Zeit von Anna Justice aus New York. 1975, Hannah Silberstein sieht zufällig ein Fernsehinterview, das alte Erinnerungen wieder auffühlt. Sie glaubt, ihre große Liebe Tomasz wieder zu erkennen, einen polnischen Widerstandskämpfer. Vor 30 Jahren flohen sie gemeinsam aus einem Konzentrationslager. Während all diese Jahre dachte Hannah, Tomasz sei tot. Einer von vielen Filmen, die im Rahmen des jüdischen Filmfestivals hier in Barcelona gezeigt wird. Veranstaltungsort ist für alle Filme das Institut Français in der Calle Moya Nummer 8. Der Eintritt kostet 4 Euro beziehungsweise 2 Euro für Arbeitslose. Yo. Und das war's schon. Wir sagen tschüss, adio, adios. Tschüss, Werner, alles Gute. Tschüss, bis nächste Woche. Ich sage tschüss und zum Abschied noch ein kleines Lied nach einem Gedicht von Rainer Maria Rilke. Tschüss, Agur, yo. Halten Sie die Ohren steif. Und bleiben Sie an den Radios. Gleich geht's weiter mit Agora Total. Niemandsland verabschiedet sich. Tschüss. Sterne, die quer wie Pferde durch die Himmel sprangen, über plötzlich hingehaltene Stangen unserer Wünsche. Hatten wir so viele? Denn es sprangen Sterne, ungezählt. Fast ein jeder Aufblick war vermählt mit dem raschen Wagnis ihrer Spiele. Und das Herz empfand sich als ein Ganzes unter diesen Trümmern ihres Glanzes und war heil, als überstünd es.